Das Putzen ist der Hexe Lust. Sieglinde nickte, setzte sogleich einen fragenden Gesichtsausdruck auf und erklärte. Eine gute Hexe lernt als erstes Hauszauber, denn wenn es eines gibt, auf das wir Hexen stolz sind, dann ist es unsere allseits bekannte herausragende Hausarbeit. Ich bin eher diejenige, wegen der Putzen überhaupt erst notwendig ist, erklärte ich sachlich. Putzen hat leider noch nie zu meinen Stärken gehört. Sieglinde ließ sich jedoch nicht beirren und befahl mir, ihr zu ihrem kleinen Häuschen zu folgen. Das Gebäude wirkte wie ein Lebkuchenhaus für Holzwürmer. Die Fenster waren mal schief, mal schräg und mal diagonal auf die Fassade draufgehämmert worden, während Löcher Licht ins Innere ließen. Die Haustür befand sich auf dem Balkon im ersten Stock und eine Leiter ermöglichte den Aufstieg. Als wir die sportliche Meisterleistung vollbracht hatten und ich meine Lungenflügel wieder in meinen Mund gestopft und runtergeschluckt hatte, traten wir ein. In diesem Moment kam mir der Gedanke, dass wohl nur der Präsident der Blitzbirnen freiwillig als Mädchen einer Hexe in ihr Hexenhaus folgen würde. Doch als ich mich umsah, hatte ich andere Sorgen. Freilich kann man seine Sachen kreativ im Zimmer verteilen und anschließend behaupten, dass man für jeden Gegenstand eben genau diesen Platz vorgesehen hatte. Aber wenn Kartoffelstampf von der Decke tropft, werden die Argumente dünn. Sieglinde sprach. Zum Glück habe ich heute noch nicht aufgeräumt. Das kannst du gleich erledigen. Ich werde nun die Magie in dir wecken, junge Hexe Babsi, und dann werde ich dir die wichtigsten Zauber für den täglichen Haushalt lernen. Bist du bereit? Meine Aufregung kennt kaum Grenzen. Die Schickse nahm eine Kreide, kniete sich ächzend auf den Boden, wobei ihre Knie quietschten, und begann mit zittrigen Händen Linien und Kreise auf dem Boden zu malen. Ich sah eine Weile interessiert zu und fragte schließlich, bist du dir sicher, dass der Zauber auch funktioniert, wenn du statt Linien ungewollte Bergsilhouetten verwendest? Das klappt immer. Ich mache das schließlich nicht zum ersten Mal. Ich meinte ja nur, dass es keine Schande wäre, ein Lineal oder einen Zirkel zu verwenden. Hexen haben so etwas im Gefühl. Kleiner Tipp, mit dem Gefühl würde ich jetzt vor Außenstehenden nicht prahlen. Hexen verwenden keine modernen Errungenschaften. Sie sind der größte Feind der reinen Magie. Außerdem wurde ich schon oft für meine besonderen Beschwörungskreise und meine interessanten Initiationssymbole gelobt. Du weißt schon, was die Worte besonders und interessant übersetzt bedeuten? Stell dich in die Mitte meiner Zeichnung. Das nennst du Zeichnung? Ich kenne Babys, die linearer erbrechen. Mit einem unbehaglichen Gefühl stellte ich mich auf die gezackten Linien und gedachten Kreise und beobachtete, wie Sieglinde mit ihren langen, schlanken Fingern zu zittern begann und grammatikalisch fragwürdige Laute in einem rhythmusfeindlichen Singsang von sich gab. Überraschenderweise begann es zu wirken. Verblüfft fühlte ich, wie mich Astralmacht durchflutete und die magischen Kräfte in mir weckte. Die Schickse sprach. Hexen benutzen ihre Intuition, um sich die Magie zu unterwerfen und sie für ihre Zwecke zu nutzen. Als erstes wirst du lernen, wie man ein Zimmer säubert. Dafür musst du der Magie erklären, was Schmutz ist und was nicht, sie gegen den Staub und die klebrigen Stellen aufhetzen und sie davon überzeugen, diese verschwinden zu lassen. Jetzt wirke, ich putz mich wund. Klingt gar nicht nach mir. Können wir den Zauber nicht anders nennen? Sie rollte mit den Augen. Na schön, wirke Sauberkeit. Ich beugte mich meiner Lehrerin, tat wie mir geheißen, trat in einen langen, interessanten Dialog mit der Magie und wirkte Sauberkeit. Zu meiner Überraschung fegte mein Zauber tatsächlich durch das Chaos und reinigte alle Gegenstände, den Boden, die Wände und zu guter Letzt auch noch Sieglinde. Die Schickse lobte mich unverständlich. Sehr gut, du scheinst viel Macht in dir zu tragen. Jetzt sag dem Besen, dass er aufhören kann, mein Gesicht zu putzen. Entschuldigung, hab es nur gut gemeint. Dachte, dein Gesicht könnte eine kleine Massage vertragen. Nun lerne ich dir, wie man aufräumt. Hat deine Hütte auch dringend nötig. Quatsch nicht immer dazwischen. Jetzt musst du der astralen Macht erklären, was in diesem Raum zur allgemeinen Einrichtung zählt und wo diese ihren eigentlichen Platz hat. Ganz wichtig ist jedoch, dass ich nicht aufgeräumt werden soll. Vergiss das nicht zu erwähnen. Ich nickte, konzentrierte mich und wirkte aufräumen. Plötzlich begannen die Gegenstände durch die Luft zu schweben und sich umzupositionieren. Kurz darauf befand sich alles an seinem Platz und Sieglinde strampelte kopfüber in einem Kessel voller Kartoffelbrei. Ich zog sie heraus und meinte in meiner bekannt demütigen Art, ups, da ist mir wohl ein klitzekleiner Fehler unterlaufen. Nachdem die Schickse den Kartoffelstampf aus ihren Ohren gepult hatte und wieder hören konnte, setzte sie ihren Unterricht fort. In den nächsten Stunden lernte ich detaillierte Abstufungen von Schmutz kennen, wobei sich mein Interesse auf einem überschaubaren Niveau einpegelte. Ich durfte Seifenwasser so lange provozieren, bis es vor Wut schäumte und heiß wurde. Trotz meiner freundlichen, sarkasmusfernen Art benötigte ich dafür lediglich 10 Sekunden. Als die Wäsche sauber war, plauderte ich kurz mit einem Stück Metall, welches vor Zorn sogleich aufglühte, und begann telekinetisch zu bügeln. Sieglinde wusste meine herausragenden Fähigkeiten zu loben und trotzdem sah ich in der Putzkunst keine langfristige Karriere für mich. Zu guter Letzt lockte ich noch alle Spinnen, Käfer und Mäuse an und überredete sie, ins Nachbarhaus zu übersiedeln. Zufrieden und erschöpft ließ ich mich in meinen Lehnsessel fallen und begann würdevoll zu quengeln. Ich dachte, Hexen können andere Menschen verzaubern, sie mit Tränken beeinflussen, unterwerfen und reiten auf Besen. Ich dachte, ich lerne, wie ich mittels Magie Monster besiegen kann. Ich stockte, da ich eigentlich keine Lust hatte, in irgendwelchen Höhlen nach Monstern zu suchen und schon gar nicht gegen sie zu kämpfen. So eine Auseinandersetzung ist die Hölle für meine frisch manikürten Fingernägel und dann ist dann noch die Sache mit dem Risiko zu sterben. Sieglinde nickte. Du wirst in deinem Leben als Hexe noch viele Zauber lernen. Doch sollte dir stets bewusst sein, dass dir nur Zauber gelehrt werden, die du dann auch einsetzen musst. Willst du Beeinflussungszauber lernen, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Büttel und Könige reagieren überraschend unbequem, wenn man ihre Untertanen glauben macht, dass sie ein Huhn sind und sie anschließend durch die Stadt scheucht, während sie Eier legen, obwohl das ziemlich lustig ist. Wenn du Angriffszauber lernen möchtest, dann musst du auch losziehen und in finsteren Höhlen fiese Monster bekämpfen. Ich werde mich hauptsächlich auf die Hauszauber konzentrieren, beschloss ich nach einer rationalen Analyse. Nachdem ich das gesamte Hexenhaus auf Hochglanz poliert, die Kleidung von Sieglinde, Fritz und Mildred gewaschen und gebügelt und weiteres Ungeziefer umgesiedelt hatte, brach ich kraftlos zusammen. Sieglinde zeigte endlich Gnade. Das war für den Anfang gar nicht einmal so übel. Es ist schon Abend. Du solltest jetzt in das hiesige Gasthaus gehen und dir eine deftige Mahlzeit gönnen. Anschließend nimmst du dir ein Zimmer und ruhst dich aus. Morgen haben wir viel vor. Hier hast du etwas Geld.